normaler Tag. Die Straße wird zum Grab. Die Spuren sind verwischt. Eine Suche gab es nicht. Kalt ist die Nacht. Wer friert, ist so schwach. Niemand wird sie zählen. Niemand hat sie gesehen. Einsam und verloren, unsichtbar geboren. Beim ersten Schrei erfroren vergessene Kinder. Name unbekannt. Alles sollte anders sein.